Ja, hallo und herzlich willkommen beim E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich darf heute wieder einen Gast bei mir im virtuellen Studio begrüßen, und zwar den Hannes. Hallo Hannes, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Hannes Kühn. Ich arbeite für den Nationalen Normkontrollrat. Der hat ein Sekretariat mit ein paar Leuten. Da bin ich der stellvertretende Leiter und bin da jetzt auch schon eine ganze Weile, jetzt im 7. Jahr, und habe so Schwerpunktthemen Digitalisierung übernommen, die neben dem Kerngeschäft des Normkontrollrats, der sich ja eigentlich, ich sag mal, hauptamtlich mit Bürokratieabbau, bessere Rechtsetzung, Gesetzesfolgenabschätzung, Preisschildern an Gesetzen beschäftigt, also auch dieses Thema übernommen, weil es so ein strategisches ist für den Bürokratieabbau. Und wir haben ein paar Gutachten gemacht und eben auch den Monitor, über den wir heute sprechen wollen. Genau, und wir wollen heute über den Monitor sprechen, den ihr schon in der 5. Auflage macht, also den Monitor Digitale Verwaltung. Und jetzt noch ganz kurz, der aufmerksame Hörer wird dich wiedererkennen, du warst schon mal Gast bei uns. Und zwar zur Registermodernisierung. Und ich denke, Registermodernisierung werden wir heute auch im Rahmen des Monitors das eine oder andere Mal mit ansprechen. Ja, das stimmt, sehr gern. Dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein. Fangen wir mal seicht an. Was ist denn dieser Monitor überhaupt und wozu dient er? Ja, der Monitor Digitale Verwaltung ist der Versuch, so politischen Entscheidern oder Interessierten einen relativ kompakten Überblick zu geben über den Stand der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland. Und der Fokus liegt naturgemäß auf dem Onlinezugangsgesetz. Und als das verabschiedet worden war, danach ist er auch erst ins Leben gerufen worden und ist am Ende eigentlich eine Auskopplung in gewisser Weise aus unseren Jahresberichten. Also jedes Jahr gibt der NKR so ein Bericht raus, den muss er auch qua Gesetz rausgeben, über einen Rechenschaftsbericht, über seine Tätigkeit und wie er so die Bemühungen der Bundesregierung zum Bürokratieabbau einschätzt. Und da hat dann Digitalisierung über die Jahre immer einen größeren Stellenwert eingenommen und da in der letzten Legislaturperiode auch schon ein paar ambitionierte Ziele drin standen im Koalitionsvertrag, davon aber sehr wenig umgesetzt wurde und auch keiner so richtig das nachgehalten hat oder auch vielleicht die Regierung kontrolliert ist übertrieben, aber zumindest transparent gemacht hat, wie der Stand der Dinge ist, war sozusagen die Marschroute für uns oder auch die Ansage des Rates an sein Sekretariat, also dann in dem Fall an mich, doch unterjährig auch zu schauen, wie der Stand der Dinge ist und den auch zu veröffentlichen. Und das haben wir das erste Mal 2018 in einem Jahresbericht gemacht und dann diesen Teil eigentlich als eigenständiges Dokument fortgeführt, um eben nicht nur jedes Jahr, sondern alle halbe Jahre mal drauf zu schauen und so einen Stand berichten zu können an die, ja, wen auch immer es interessiert, also vor allem die Community, aber auch die Entscheider in der Verwaltung und in der Politik. Und den verteilen wir auch. Und am Anfang haben ihn vielleicht nur ein paar gekannt, aber mit der Zeit ist er auch gewachsen. Wir haben uns auch so ein eigenes Urteil vielleicht zugetraut, eine Beobachtung ein bisschen einzuordnen, das, was neutral beobachtet werden sollte im ersten Schritt. Und da hat er dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht und eigentlich im Grunde ein positives Feedback in der Regel. Ja, ich würde sagen, also dieser Monitor Digitale Verwaltung hat sich, will man nicht sagen, zum Standardwerk gemausert, aber das ist ein sehr hoch beachtetes Dokument, was in allen möglichen Gremien und in Presse und Diskussionsrunden immer wieder diskutiert wird, wenn er neu rauskommt. Also ich finde den Monitor echt ein tolles Werkzeug, um aufzuzeigen, wie sich die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland gerade voranbewegt. Ja, danke dafür, das freut uns natürlich. Mittlerweile habe ich auch schon immer, aber immer wieder großen Respekt vor der Aufgabe, wenn es wieder daran geht, den zu aktualisieren, weil es so viel geworden ist und weil, wenn man mal vergleicht zu den ersten Ausgaben, wo es so ums ganz Grundsätzliche ging, überhaupt mal Tritt zu fassen und da schneller zu werden, wir ja jetzt schon sehr ins Detail gehen müssen auch, weil so viel eigentlich passiert ist. Und das eine ganze Bandbreite jetzt abdeckt. Und ich habe großen Respekt Mitarbeitern, Kollegen, die das tagtäglich hauptamtlich machen und wir das natürlich mehr von außen beobachten, das große Privileg haben, dass wir eigentlich mit allen sprechen können, sogar mit, also sag mal, den Technikern, den Leuten, den Praktikern vor Ort, in allen Konstellationen, egal Bund, Kommune, Land, auch die ganzen Thinktanks oder privaten Netzwerke oder sonst wen, aber bis auch ja zu den höheren Stellen, sage ich mal, bis hin zur Koalitionsspitze oder zur Kanzlerin. Das ist eine tolle Position, die der NKR da hat. Ich nenne das manchmal so eine Art Joker-Funktion. Also er kann überbrücken, ne? Er kann mit dem Techniker reden und kann dann sozusagen der Kanzlerin auch sagen, was das für Konsequenzen eigentlich hätte oben. Manchmal haben wir die Chance, das auch zu tun, jetzt nicht so häufig, aber das zeigt so ein bisschen die Bandbreite, die wir abdecken können. Und so ein Monitor, den gibt es, glaube ich, tatsächlich so sonst nicht. Also diesen kompakten Überblick über ein Themenfeld wie die digitale Verwaltung. Es ist wünschenswert, dass es sowas auch in anderen Bereichen gibt. Aber steigen wir mal ein, bevor ich auf die Kernthese, die du hier sehr treffend formuliert hast, ich sage sie ganz kurz, Deutschland ist, denkt und handelt zu kompliziert. Fangen wir gleich mal ganz oben an, ist, woran machst du fest, dass Deutschland bei Digitalisierung der Verwaltung hinterherhängt? Also das ist ja eine der Aussagen, mit der du hier einsteigst in dem ganzen Monitor. Ja, vielleicht vorweg, klar, du sagst jetzt du, das ist auch richtig. Als Autor, Hauptautor stehe ich da auch drin im Impressum. Das ist trotzdem ein Dokument des ganzen Rates, was auch in einem Wechselspiel mit den Ratsmitgliedern, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen entsteht. Ich schreibe den, ich trage den auch hauptamtlich zusammen, aber am Ende ist es ein Gemeinschaftswerk und steht auch für die Institution, die ihn herausgibt. Also die Herausgeber, sage ich mal, haben da auch einen großen Einfluss drauf. Okay, dann sage ich, ab sofort ihr und der Disclaimer. Genau. Dann sage ich ab sofort ihr und dann sind wir safe. Kein Thema. Also die Ausgangsfrage, genau, woran machen wir fest, dass das noch nicht so weit ist? Da gibt es so ein Bild, ein schönes, es nennt sich so Übersicht in dem Monitor, wie jetzt diese 14 Themenfelder des OZG verteilt sind auf die Länder, wer da so mitmacht und wie der Stand ist. Und da haben wir versucht, mal so ein grobes Phasenmodell abzubilden, wo man eigentlich hin will, am Ende eine Flächendeckung zu haben über alle 575 Leistungen, wie sie da definiert sind. Und zwar in einem Reifegrad mindestens 3. Und das sind so 3 Dimensionen, die den Erfolg eigentlich ausmachen sollen. Und obendrauf so ein halber Schlenker kommt noch dazu. Das ist die SDG-Verordnung, die das Ganze nochmal im europäischen Kontext vorgibt. So, und das ist also die Marschroute. Und wenn man da über diese Übersicht schaut, dann sieht man, wo schon was passiert ist, in der Konzeptionsphasen, so dann ein bisschen, also am allermeisten dann schon so, ja, 70, 80, Online-Leistungen, die schon so da sind, die man schon anfassen kann, die jetzt auch schon für die Nachnutzung bereitstehen, und dann wird es immer weniger. Und wenn man guckt, was ist eigentlich flächendeckend schon da, dann sind das, also Stand Monitor waren das 14 und das waren also alles Bundesleistungen. Teile davon auch im Rahmen der ich sag mal, Krisenbewältigung sehr schnell umgesetzt, was ja auch gut ist. Und BAföG, soll ich sagen, als traditionelle Verwaltungsleistung, die jetzt nicht vom Bund ausgeführt wird, die ist jetzt die erste Leistung, die auch demnächst flächendeckend dann zur Verfügung steht, aber sonst noch nicht viel. Und SDG schon gar nicht. Und Reifegrad 3 häufig auch noch nicht. Und das führt dazu, dass man eigentlich sagen kann, naja, es ist noch nicht so weit. Ja, Reifegrad 3, da sagst du mir ein gutes Stichwort. Ich habe so den Eindruck, dass OZG erstmal so umgesetzt wird, dass es für den Nutzer oder für den Bürger schick ist. Wie es dann am Ende für die Verwaltung ausschaut, ist erstmal wurscht. Das ist so mein Gefühl bei den ganzen OZG-Umsetzungen. Ist dir das auch so begegnet oder ist das nur mein subjektives Gefühl? Nee, das ist der klare Auftrag des Gesetzes. Da hat der Gesetzgeber vor allem dran gedacht, es den, sag mal, neudeutsch Kunden der Verwaltung einfach zu machen, also den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen. Und sozusagen den ganzen Backoffice-Kram, den hat er da erstmal nicht im Blick gehabt. Die Ausprägung des OZG oder die Lesarten, die sich dann so eingestellt haben, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt also Bundesländer, die sagen, nee, wer A sagt, muss auch B sagen. Und wir sind so konsequent, dass wir auch den hinteren Teil mit in den Blick nehmen. Und dann gibt es andere, die sich darauf zurückziehen und sagen, nee, das Gesetz sieht vor, lediglich den Online-Kanal schön zu machen. Ob es dann danach dahinter wieder mit Fax oder Papier oder sonst wie weitergeht, das ist erstmal zweitrangig. Uns geht es darum, was man verstehen kann, sozusagen die Hürden, die Nutzungshürden und die Bürger, also zu senken und die Bürgerfreundlichkeit zu erhöhen. Und darum geht's. Jetzt war ja gestern so eine Lesung von eurem Monitor und da wurde das Thema auch sehr stark diskutiert. hätte man vielleicht erst anfangen sollen mit den Standardisieren, weil diese Frontends zu bauen, das ist alles ein Klacks und da gibt es auch schon ganz viele. Wie siehst du das? Also haben wir hier das Pferd von hinten aufgezäumt oder war das genau der Weg? Nein, ich würde dir recht geben. Wir sehen das auch so. Das kommt ja auch wird deutlich rausgearbeitet, auch im Monitor, dass diese Grundlagenarbeit eigentlich gefehlt hat. Vielleicht die Notwendigkeit jetzt auch nochmal doppelt deutlich wird, wenn man nämlich sieht, wie ist der Stand eigentlich, woran krankt das, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, was sind vielleicht so Diagnosen zum jetzigen Zwischenfazit zum OZG. Und ich gebe dir recht, also das in der idealen Welt hätte man das vorher gemacht. Aber warum hat man es nicht gemacht oder konnte es sich vielleicht auch nicht erlauben? Weil die Not ja schon groß war. Also zu dem Zeitpunkt, wo das OZG beschlossen wurde, hatte man ja schon gemerkt, dass das nicht gut läuft. Nicht nur das OZG-Monitoring kann man heranziehen, um zu sagen, Deutschland hängt da hinterher bei der digitalen Verwaltung, sondern es gibt ja auch eine ganze Reihe internationaler Indizes und Statistiken, wo wir immer hintere Plätze einnehmen in Deutschland. Die haben wir auch im Monitor aufgeführt, mal der Vollständigkeit halber im hinteren Teil, da kann man mal sehen. Und das wird auch noch eine Weile so weitergehen, bis das OZG mal durchschlägt und wirklich Wirkung zeigt. Und die kannte man vorher schon. Also war die Not groß, die Politik wollte schnell irgendwie was sehen und man hat sich dafür einen pragmatischen Weg entschieden. Ob das jetzt ein kluger oder ein strategischer Weg ist, wahrscheinlich nicht, aber es war einer, der schnell zum Ziel führen sollte, also aus der Not heraus geboren und aus dem Druck, der mittlerweile entstanden war. Also ich musste jetzt auch nicht kommentieren, was ich jetzt sage. Ich behaupte ja immer, dass wir in Deutschland schon alles haben, was im OZG gefordert wird. Wir haben es nur verteilt und von verschiedensten Herstellern bzw. von verschiedensten Behörden schon umgesetzt. Ich finde es schade, dass man alles wegwirft quasi und von Neuem anfängt und sich die ganzen Dinge nochmal neu überlegt. Statt etablierte Dinge einfach Geld drauf zu werfen und das weiterzuentwickeln und skalierbar zu machen. Du sagst, ich soll es nicht kommentieren, ich mache es trotzdem. Okay. Ich hatte, und das ist mir fast eine Frage so in den Raum, also die am Anfang war es eigentlich das erklärte Ziel, eine Art Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, was schon da ist und wie man das weiterentwickeln kann. Ich habe da gar nicht mehr, also weiter drüber geschaut oder nachvollzogen, wo diese Idee geendet ist, offenbar nicht da, wo sie mal hin sollte. Also ich weiß nicht, ob diese Übersicht jemals richtig erstellt wurde oder ob man an dieser Komplexität schon gescheitert ist und dann einen anderen Weg eingeschlagen hat. Also diese Weichenstellung, wann die genau getroffen wurde, kann ich dir gar nicht sagen. Es war aber mal im Gespräch. Also es war immer so gedacht, dass das mal so sein sollte. Ja, mein Eindruck ist, dass nachdem der Umsetzungskatalog rauskam, die Weichen gestellt wurden. Ja. Alles, was da drin steht, muss neu gemacht werden. Aber wieder zurück zum OZG, jetzt ist ja jede Menge Geld vorhanden. Welchen Einfluss haben die bereitgestellten Fördermittel auf das ganze OZG? Na, die sollen zum einen den Willen demonstrieren, der Bundespolitik da jetzt wirklich mal also einen Durchbruch zu erzielen und zu generieren. Und nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Und mit Geld kann man vieles möglich machen, weil es dann auch so dieses Argument, das ist alles zu teuer, das können wir jetzt nicht, ein bisschen abfedert. Und weil es natürlich Anreize schafft, sich auch diesem Kooperations- und diesem Verbundgedanken zu öffnen. Und da spekuliert der Bund sicherlich darauf, dass, wenn Geld bereitsteht, eben genau das, was du auch sagtest, vielleicht öfter eintritt, dass man sagt, na gut, ich habe zwar was, aber das schmeiße ich dann vielleicht weg und dann nehme ich lieber das, was mir noch neu und schön finanziert wird. Und es ist ja geknüpft an Bedingungen. Und die sozusagen schmackhaft zu machen mit Geld, ist wahrscheinlich das Ziel. Also die den EFA-Ansatz, der ist ja sozusagen Voraussetzung, konstitutive für die Ausschüttung der Mittel. Also da geht es darum, dass man eben ja so kooperiert, dass möglichst einer für alle oder einer für viele, na, je nachdem, wie man das interpretiert, Lösungen entwickelt, die dann nachgenutzt werden, um diesen Nachnutzungsanreiz und die Entwicklungskosten zu senken, den Nachnutzungsanreiz zu erhöhen, hat man eben diese Mittel da dazu geholt. Ich bin ja Betriebswirt und wenn ich Zahlen höre, fängt bei mir immer gleich im Kopf zu rechnen an. Ich habe mal die 3 Milliarden mal so einfach über den Daumen gerechnet, was das an Personen oder an Ressourcen bedeutet. Die 3 Millionen, wenn ich jetzt einen sehr, sehr hohen Tagessatz von 2000 Euro ansetze, was mit Sicherheit die meisten nicht bekommen werden, da komme ich auf 1,5 Millionen Personentage. So viele Leute gibt es in Deutschland gar nicht, die sowas umsetzen können. Und selbst wenn ich davon mindestens 50% abziehe und sage, das ist für Betrieb und was weiß ich, für Technik und Lizenzen und was auch immer, habe ich immer noch 750.000 Personentage. Ich finde, das ist einfach viel zu viel Geld, was da drauf geworfen wurde. Zumindest viel zu viel Geld auf einmal. Also das hat den ganzen Markt irgendwie, ist mein Eindruck, ziemlich durcheinander gebracht. Also das ist tatsächlich, es ist immer schön, wenn es Geld gibt. Aber der Markt ist jetzt so groß geworden, dass es jetzt so viele Mitspieler gibt, dass dann, wir kommen bestimmt nachher nochmal auf das Wimmelbild, dass es alleine in dem Bereich derer, die diese Umsetzung machen, noch viel wimmeliger werden wird. Ja, einverstanden. Also wir sind auch der Meinung, jetzt mal generell gesprochen, das ist ein generelles Phänomen, viel Geld hilft nicht immer viel. Und oft ist es so, dass dem Bund eben, weil er da gar keinen Einfluss drauf hat, traditionell auf die konkrete Umsetzung vor Ort, auf die Strukturen der Verwaltung, dass er eben mit Geld hantiert. Und dann war gerade ohnehin Pandemie und Geld hat keine Rolle mehr gespielt. Und dann sind es eben 3 Milliarden, die er damit einmal ausschütten kann. Ja, nicht nur in einem, klar, über einen, es fühlt sich einmal an, das geht natürlich über mehrere Jahre, aber trotzdem, ich gebe dir recht, das ist ganz schön viel Geld jetzt auf einmal im System und das läuft ja heiß oder ist eigentlich schon überhitzt und die Ressourcen sind gar nicht da, um das Geld alles umzusetzen. Vor allem ist ja die Frage, wo wird es auch hin investiert, jetzt in diese Einmalprojekte oder wird es auch sozusagen in diese systemischeren Ansätze, über die wir ja vielleicht nochmal sprechen, investiert, und das ist bisher nicht so richtig der Fall. Also ich gebe dir recht, und neulich gab es ja auch nochmal so eine Studie der KPMG, was das eigentlich an Men- und Woman-Power eigentlich bedeutet. Und da auch da lässt sich ablesen, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Rechnung oder eine ähnliche Rechnung, wie du sie gerade angestellt hast, da auch 40.000 Personen oder so, oder also Köpfen, die Rede, wie viel man eigentlich bräuchte. Und ja, die haben wir alle nicht. Also, ich gebe dir recht, dass schon allein daran krankt es, dass die Ressourcen nicht da sind, um dieses ambitionierte Ziel umzusetzen. Der Bund macht gerade eine Bestandsaufnahme, so einen Kassensturz, fragt die Länder, seid ihr denn in der Lage und wie sind denn eure Strukturen überhaupt? Nicht nur eure Koordinierungsstrukturen, sondern auch eure, ja, habt ihr genug Indianer, die das jetzt alles in das Wasser da tragen können? Wir kennen das Ergebnis nicht, aber da wird sicherlich was Ähnliches rauskommen. Also es würde mich wundern, so. Also nicht falsch verstehen, ich will nicht meckern, dass der Bund hier 3 Milliarden Euro locker macht, das finde ich hervorragend, aber ich finde, das ist nicht nachhaltig. Ich glaube, dass wir mit diesen 3 Milliarden Euro auch tatsächlich den Preis für die Digitalisierung auf Jahre hinaus festlegen. Also die 3 Milliarden Euro sind ja quasi bis Ende 2023, weil ein Jahr des Betriebes mit finanziert wird und ab 2024 wird der ganze Kram dann von den Kommunen bezahlt werden müssen, beziehungsweise von den Ländern, je nachdem, welches Modell da gefahren wird. Das heißt, wenn wir das mal grob hochrechnen, hat die Digitalisierung in Deutschland eine jährliche Kosten von 1 Milliarde Euro, nur um das ganze Zeug zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, durch diese Masse an Geld ist der Preis verdorben. Das kann ich nicht ausschließen. Jetzt bin ich kein Volkswirt, aber das ist ja häufig so, wenn die Nachfrage so dermaßen ansteigt, dass dann das Angebot, wenn es knapp ist, dann steigt der Preis. Das ist völlig richtig. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, auch in so einem ersten E-Government-Gutachten, E-Government hat man ja damals noch gesagt, kann man, glaube ich, mal erheben lassen, es waren da 13 Milliarden, die die öffentliche Hand pro Jahr für IT ausgibt. Also natürlich für alle IT, also auch Hardware und so weiter, nicht nur OZG-Leistungen. Aber man sieht schon die Dimension. Ich glaube, die ist natürlich mittlerweile noch viel, viel, viel größer. Also wenn man jetzt mal sagt, die OZG-Entwicklungen substituieren dann Entwicklungen, die ohnehin schon vor Ort da waren oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass eigentlich genug Geld im System da ist, um das dauerhaft zu betreiben. Und das Zweite ist, das wird sich vielleicht erst später realisieren, die Einspareffekte, die ja immer alle prognostizieren mit digitaler Verwaltung, die man natürlich erst einfährt, wenn die Nutzer wirklich mal den Kanal gewechselt haben und man auch bei der analogen Verwaltung was abbauen kann, dann rechnet sich das schon irgendwann. Natürlich nicht für die Übergangsphase, das ist dann ein bisschen doppelt, ne? Aber ja. Ja, wie gesagt, also ich hab so ein bisschen die Angst, dass der Bund jetzt jedes Jahr mindestens 1 Milliarde da reinbuttern muss und das kein Selbstläufer wird. Dass das nicht einfach funktioniert, sondern der Bund weiter quasi den Tropf befüllen muss, dass die Digitalisierung vorangeht. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Ich hoffe, dass meine Befürchtung nicht eintritt, aber das ist aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das so passieren wird. Ja, vor allem, wenn eben an den Strukturen, die darunter liegen, nicht viel geändert wird. Und wenn die Transaktionskosten weiterhin so groß sind und oder auch Integrationskosten, also Transaktionen im Sinne von, wer hat denn was und wie kann ich das jetzt überhaupt übernehmen und zu welchen Preisen und überhaupt, also diesen ganzen administrativen Aufwand überhaupt sich zu koordinieren und nachnutzen zu können und so. Geschweige denn von dem Integrationsaufwand dann solche Lösungen bei sich auch irgendwie zum Laufen zu bringen und vielleicht auch nochmal anpassen zu müssen oder sonst wie. Gerade weil vielleicht noch zu wenig, kommen wir ja später vielleicht noch drauf, auf so Themen wie Standardisierung, offene Schnittstellen und so weiter geachtet wird, die das eigentlich in der Theorie senken würden, diese Aufwände und sozusagen die Nachnutzung jetzt nicht nur von vorgegebenen EFA-Leistungen, sondern grundsätzlich von Entwicklungen oder von Lösungen erleichtern würden und damit auch die Kosten senken. Und wenn wir das nicht haben, bin ich bei dir, und das ist ja jetzt derzeit eher so ein planwirtschaftlicheres Vorgehen, also so ein bisschen so ein kooperatistisches. Also es wurde aufgeteilt, jeder macht irgendwie seinen Teil, viel mit öffentlichen IT-Dienstleistern. Die einen sind da vielleicht modern unterwegs, die anderen nicht. Und am Ende droht halt die Gefahr, dass man da wieder proprietäre Systeme peppelt mit öffentlichem Geld, die man mit viel Aufwand dann in die Fläche bringt, kompatibel machen muss, am Laufen halten muss, für die es eigentlich gar keinen Markt gibt so richtig oder so, die man also auch nicht woanders einsetzen kann, die vielleicht nicht Standard-Software irgendwie im Hintergrund haben. Ich will keinem zu nahe, da hört mein technisches Verständnis auf, aber zumindest die Sorge, glaube ich, kann man artikulieren, ohne sich zu sehr aus dem Fenster zu hängen. Und wenn man das eben so laufen ließe, dann finanziert man mit öffentlichem Geld solche vielleicht weniger nachhaltigen Strukturen, die man dann mit teuer Geld weiter am Leben halten muss. Also, dass sich da ein selbsttragender Markt entwickelt, wo auch Startups oder günstigere, ne, nicht nur die Platzhirschen oder die teuren zum Zuge kommen, der wird eben noch nicht dadurch befördert. Mhm. Aber da kommen wir gleich, da habe ich auch eine These dazu, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ich gehe jetzt mal auf deine These, die quasi für mich über dem ganzen Dokument prangt. Deutschland ist, denkt und handelt zu kompliziert. Also wir haben jetzt quasi auch schon dahin geleitet, wir haben jetzt schon in vielen Bereichen schon darüber gesprochen, dass die Verwaltung sehr komplex ist, dass dieses Digitalisierungsvorhaben sehr komplex ist. Habt ihr irgendeine Idee? Gibt es irgendeinen Ausweg aus dieser Komplexitätsfalle? Ja, also ist ja so ein bisschen so ein Dreiklang, den wir gesagt haben. Also ist, denkt und handelt. Also ist steht vielleicht so ein bisschen für die Strukturen, die wir haben. Wir haben auch in diesem Wimmelbild abgebildet und die lassen sich ja in vielen Politikbereichen nicht nur der Digitalisierung so ähnlich zeichnen. Das ist eben die föderale Aufgliederung, das ist die Ressortaufgliederung, also einmal horizontal, einmal vertikal. Das sind viele Querschnittsthemen, die in die Fachlichkeit mit reinreichen. Das ist also zum Beispiel prominent natürlich Datenschutz, das ist Beschaffung. Erstmal ganz wertneutral, ob gut oder schlecht oder die Leute das als störend empfinden oder nicht, ist immer dahingestellt. Das ist einfach vieles, was nebenbei, so wie Brandschutz beim Bau, beachtet werden muss von Leuten, die das nie im Detail gelernt haben, sondern die Häuser bauen wollen. Aber die müssen trotzdem Brandschutz kennen. Oder hier, wir bauen IT-Lösungen, müssen Datenschutz beherrschen. Und wer das nicht kann, kriegt auf den Deckel oder hat vorher schon große Sorge, dass er die Standards erfüllen kann, die da herrschen, obwohl er sie nicht gut genug versteht oder nicht so virtuos anwenden kann, dass das kein Problem ist. Und so eine Querschnittsthemen kommen dann noch dazu und steigern diese Komplexität in der Struktur. Und dann haben wir sehr versäulte Bereiche, haben viele, viele, viele Gesetze und Silos, die nicht passgenau sind aufeinander und so weiter und so fort. Und auf so einer Struktur wollen wir dann solche komplexen Projekte machen und dann auch mit Leuten, die ja das andere gewohnt sind, also die darauf getrimmt sind, in ihren Silos zu denken, traditionell, die vielleicht juristisch auch angeleitet werden oder so eine Ausbildung genossen haben und so denken, die also dieses Förmliche, das Prozessuale in den Vordergrund rücken und weniger das vielleicht nach Ergebnisorientierung und so weiter angeleitet und ausgerichtet sind. Da gibt es ganz viele Gegenbeispiele und sozusagen die Bewegung, das zu ändern, wächst ja, aber trotzdem in der großen Breite und Masse ist es eben immer noch so. Und das führt dann eben zu, nicht, die ganzen Beispiele kennen wir, will ich gar nicht drauf eingehen, wie wir auch sozusagen in den Krisen, die ja wie so ein Brennglas wirken, uns das nochmal vor Augen führen, wo alle denken, ja, mit gesundem Menschenverstand müsste man das eigentlich ganz anders machen. Wieso, was weiß ich, werden jetzt Maskengutscheine von der Bundesdruckerei gedruckt mit 3 Euro drauf und die Rentner müssen in der Apotheke anstehen und 2 Tage später gibt es die bei Aldi für 1 Euro. Ne? Also solche Lösungen kommen dann daraus aufgrund der Strukturen und des Denkens und so kommt man dann zum Handeln. Und das ist hier bei der Digitalisierung ähnlich. Und das, du hast ja eigentlich nach dem Ausweg gefragt, also was brauchen wir denn? Tja, und das ist ein bisschen mehr, also diese Transaktionskosten, diese Koordinierungsaufwände, die wir überall haben in Deutschland, die zu senken. Und das braucht eben eine mehr Klarheit und Orientierung, also so eine Single Source oder Single Point of Truth, wie man so sagt, das haben wir schon mal nicht. Also welche Kommune kann jetzt irgendwo ablesen, welche Leistung wann wie zur Verfügung steht, in welcher Form nachnutzbar ist und so weiter. Diese Klarheit existiert nicht. Auch die Klarheit, welche Standards gelten denn jetzt oder überhaupt sich auf so eine Strategie zu einigen, das ist wie in der Krise, wird sozusagen so politischen Gremien überantwortet, die sich dann auf so eine Strategie irgendwie einigen sollen, die vielleicht gar keine Lust drauf haben oder auch nicht die Ressourcen, die wirklich zu entwickeln. Und das endet dann wie in so MPK-Beschlüssen, die dann 2 Tage später wieder kassiert werden müssen. Stichwort Osterruhe, weil es einfach nicht gut genug verzahnt ist. So Strategiearbeit mit den Nöten vor Ort. Und es ist eben keine Aushandlungssache, ne, die man politisch aushandeln kann, sondern da braucht man eigentlich klarere Zuständigkeiten. Und dieses Stichwort Standardisierung, was wir hatten, also Rahmen, Architekturmanagement betreiben, einen Rahmen geben, diesen Bebauungsplan vorgeben, in dem man sich dann gut einsortieren kann. Das hattest du ja am Anfang auch so ein bisschen angedeutet. Welche Grundlagenarbeit müsste man eigentlich machen? Und die müsste man jetzt steuerlich nachholen oder parallel irgendwie intensivieren. Die Strategiefähigkeit erhöhen, um diese Punkte mal konsequent zu Ende denken und dann die Ressourcen bündeln, um so eine Strategiearbeit zum Beispiel, die in stärkerem Architekturmanagement, in mehr Standardisierung münden sollte, aus unserer Sicht, die dann auch, sag mal, schnell umzusetzen und durchzuführen. Also, jetzt habe ich mehrere Sachen durcheinander sozusagen gesagt und in Zusammenhang gebracht. Ich will die nochmal ordnen. Also, mehr Strategie in den Vordergrund stellen, sich nicht auch als IT-Planungsrat zu sehr von diesen operativen Fragen seine Tagesordnung vollpappen zu lassen. Ressourcen bündeln. Wir haben die FITCO, die müsste man aus unserer Sicht da deutlich stärken, damit die solche Fragen gebündelt, die entstehen und zuhauf entstehen, gebündelt abarbeiten kann und nicht so sehr darauf angewiesen ist, dass bei allem Engagement, auch in der Fläche und durch die Länder, die dann sich in Arbeitsgruppen zusammenfinden und diese Fragen auch bearbeiten, die aber dann doch von der zufälligen Zusammensetzung, von der zufälligen Verfügbarkeit der Ressourcen und so weiter abhängig sind. Also auch wieder von Koordinierungsaufwänden, ja, gebremst werden in ihrer Schnelligkeit, dann solche Strategiefragen oder solche Grundsatzfragen auch zu erledigen. Und das würde profitieren davon, wenn man das an einer Stelle bündeln könnte, also stärker Know-how-Aufbau, ja auch zentralisiert, nicht beim Bund, sondern eben bei der föderalen Einheit, die wir haben, bei der FITCO, und die dann eben das erledigt, was vor die Klammer gehört. Das ist diese aus unserer Sicht, diese Standardisierungsfragen, die Architekturmanagement, die eben Voraussetzung dafür sind, dass diese vielen, vielen, vielen Einzelprojekte irgendwie besser zueinander passen, besser nachgenutzt werden können. Und so weiter. Also, um das Ganze noch ein bisschen weiter zu treiben, ich finde es ziemlich schade, dass man hier so Effekte, die man aus der Softwareentwicklung kennt, also mit dem agilen Entwickeln, da gibt es ja auch tatsächlich Experimente, auch im BMI, diese PGDIT zum Beispiel, die hier hervorragende Ideen haben und hervorragende Umsetzungen gemacht haben. Warum hat man genau solche Chancen verschenkt? Warum hat man dieses OZG nicht direkt agil aufgebaut? Also um mal Bezug zu nehmen auf ein Zitat von der Doro Bär. Also wir wollen immer 110% machen und dann veröffentlichen wir es erst, statt einfach mal loszulegen und schrittweise das Ganze zu veröffentlichen. Also dann habe ich halt erstmal bloß 30% und dann kommt wieder ein Schritt drauf und wieder ein Stück, bis ich letztendlich das Gesamtergebnis habe. In der Digitalisierung haben wir so viele Änderungen, so viel Technologiewechsel innerhalb von 5 Jahren ist eine Technologie komplett abgelöst und vollkommen outdated. Wenn wir hier langsam angefangen hätten und schrittweise vorgegangen wären, wären wir meines Erachtens schon wesentlich weiter als das, was jetzt passiert. Jetzt passiert ganz viel in den stillen Kämmerlein. Das ganze Thema wird zwar irgendwie auf der OZG-Plattform gemonitort, was alles umgesetzt ist, aber so wirklich transparent ist die OZG-Umsetzung auch nicht meines Erachtens. Wir wissen nicht, was überall stattfindet in den Themenfeldern, weil Dokumentation ist auch Aufwand und der wird meistens gescheut. Also kann man ganz ehrlich sein, jeder Entwickler scheut die Dokumentation, weil der ist froh, wenn sein Code funktioniert. Aber Dokumentation ist eigentlich das Wichtigste bei der Entwicklung oder überhaupt in der Digitalisierung. Und wenn wir hier Schritt für Schritt angefangen hätten, in kleinen Schritten, und da hätten wir auch viel öfter kleinere Erfolge feiern können, so warten wir jetzt. Gefühlt ist 2021 überhaupt nichts passiert. Es kommen mal hier ein paar kleine Glanzlichter raus. Aber tatsächlich einen Durchbruch oder das Gefühl, dass hier in der Digitalisierung was vorangeht, das kommt nicht richtig zum Tragen. Das sehen wir ähnlich, aber ich will dir an einer Stelle widersprechen. Also diesen Befund außer Spesen noch nicht viel gewesen, den haben wir ja auch so aufgeschrieben, und damit mit Spesen meinen wir also diesen Aufbau von diesen ganzen Programmstrukturen, diesen OZG-Katalog, das Aufteilen der Themenfelder, das Strukturieren dieser ganzen sozusagen des Gesamtthemas letztendlich, was ja so eine Generalplanung eigentlich war, die dauert halt ihre Zeit, dann diese ganzen Vereinbarungen treffen, dann auch diese 3 Milliarden obendrauf, dann wie gibt man die aus, über EFA, die Mindeststandards für EFA abstimmen, die Dachabkommen aushandeln, mit den Ressorts ja auch, also auf Bundesseite, stärkere Verbindlichkeit heraushandeln, dass die sich auch um ihre Themenfelder wirklich kümmern, zusammen mit den Landesfederführern. Wie bindet man die Kommunen ein? Also tausend Fragen in so einem Ansatz, alles auf einmal und parallel und gleichzeitig in allen Themenfeldern bis zu einem bestimmten Datum auf einmal umzusetzen. Und den Grund hatten wir ja schon, deswegen widerspreche ich dir. Also hatten wir eine echte Alternative, also hätte man die Politik vorher beraten können, wir wissen, dass du Politik, du hast jetzt Druck und wir können deinen Willen, schätzen wir, wir müssen dich jetzt so beraten, dass du nicht alles auf einmal willst, dann überfordern wir uns. So haben wir jetzt gerade den Stand, sondern wir hätten sagen müssen, mach's wie in anderen Ländern, fang klein an, so wie die Briten mit ihrem GDS, ja, sag mal, low-hanging fruits eingesammelt haben, was kann man schnell und schön machen, und dann kommt der Appetit mit dem Essen und man wächst so aus guten Projekten heraus, ohne große Dokumentationsaufwände, ohne diese Projektstrukturen dahinter, und irgendwann ist es ein Selbstläufer und alle rennen einem die Tür ein und keine Verwaltung will mehr so sein wie vorher, sondern alle wollen so sein wie der GDS dort. Nee, wir waren spät dran, wir wollten schnell vorankommen, deswegen gab es diesen Generalauftrag und deswegen müsste alles gleichzeitig passieren. Und da muss man eben anfangen. Wo fängt man an? So eine gewisse Priorisierung ist ja dabei, aber ich gebe dir recht, also das, was du beschrieben hast, wäre der wahrscheinlich gefühlt erfolgsversprechendere und sich auch besser anfühlendere Weg gewesen. Und wie man aus der Sache jetzt rauskommt, obwohl man die Fristen hat, obwohl man die große Ambition hat, alles gleichzeitig zu schaffen, den können wir auch nicht formulieren. Und ich will aber Verständnis ein bisschen aufbringen, auch für die Politik, die das gut gemeint hat, aber die sozusagen uns alle gemeinsam überfordert mit dieser Riesenaufgabe, jetzt alles gleichzeitig bis zu einem bestimmten Termin zu schaffen. Ich möchte das OZG und auch die zur Verfügung gestellten Gelder auch echt nicht kritisieren. Es ist sehr, sehr gut, dass wir sowas machen. Also so viel Geld gab es noch nie für die Digitalisierung in Deutschland. Also es ist großartig, was da passiert. Aber es ist wie immer, also ich bin leidenschaftlicher Elektroautofahrer. In Deutschland ist die Elektromobilität sehr weit hinterhergehangen. Und dann hat VW was entwickelt. Und zack, sind die Verkaufszahlen für Elektroautos, die überflügeln zum Beispiel inzwischen Tesla. Und diese Fahrzeuge, die VW entwickelt hat, die sind state of the art. Das ist eine großartige Technologie. Und ich kann nur hoffen, dass es uns in der Digitalisierung genauso geht. Erst verpennen und dann mit Vollgas Marktführer zu werden. Das ist ja eigentlich was man positiv hervorheben kann. Das ist in vielen Bereichen so, dass Deutschland da jetzt nicht der Frontrunner ist, aber wenn sie es mal kapiert haben, dass sie es dann doch ganz gut hinkriegen und gründlich. Ich gebe dir recht. Also ich hoffe das auch, dass wir das schaffen. Und ich wollte noch ergänzen, durch manches Tal der Tränen muss man eben durch. So wie VW da durch musste, bis es kapiert hat, was es ändern muss. Und es ja auch eine Rosskur gab. Also es war ja auch nicht ohne Verwerfungen dort. Inklusive Dieselskandal und alles, was dazugehört. Und so ähnlich ist es hier ja vielleicht auch. Also wenn man das schaffen würde, bestimmte Fehlentwicklungen gleich zu überspringen, also Stichwort Sprunginnovation auch in der öffentlichen Verwaltung, manche Sachen gar nicht mehr durchleben zu müssen, die andere Nationen, die das ja alle so eine Entwicklung hinter sich haben, nur die haben viel früher angefangen, deswegen sind sie schon weiter. Wenn wir sozusagen dieselbe Entwicklung jetzt durchmachen und erstmal sehen, naja, so läuft es nicht, ist vielleicht das OZG mehr eine Generalprobe als schon die eigentliche Aufführung und eigentlich lernen wir jetzt, was wir eigentlich hätten tun müssen, um gut vorbereitet zu sein und holen das vielleicht nach, um dann durchzustarten und hinten raus schneller zu werden, dann könnte so ein Erfolgsmodell bei rumkommen. Allerdings, ich habe es noch nie beobachtet, dass wir sprunginnovativ sein können in der Verwaltung, sondern wir müssten häufig erstmal auch weinen, bevor wir dann die Schlussfolgerung daraus ziehen. Das stimmt, aber das geht ja uns in der Wirtschaft in Deutschland auch nicht anders. Also Deutschland, das Land der Ingenieure, die planen immer sehr, sehr lange und dann kommt aber was richtig Gutes raus. Wie gesagt, die öffentliche Verwaltung ist ja vielleicht noch ein bisschen langsamer als die deutsche Industrie, aber ich habe da Hoffnungen. Und ich habe jetzt hier auf meiner Fragenliste das Thema Standards, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Das passt sehr gut. Da hätte ich nämlich gerade auch gesagt, weil ich greife jetzt einfach mal ein, weil es so naheliegend ist, weil wir gerade dieses Wirtschaftsthema hatten. Warum lohnt sich dann für VW auch so ein Invest oder so ein Strukturwandel vielleicht, auch von seinem Produktportfolio? Weil die einfach skalieren können und die haben einen Markt in der ganzen Welt letztendlich. Und auch unser Mittelstand hat, obwohl sie klein sind, den ganzen Markt zur Verfügung. Also da lohnt sich so ein Strukturwandel. In der Verwaltung haben wir das nicht bisher. Denn sozusagen die ganzen Haus- und Hoflieferanten, die irgendwie 3 Rathäuser beliefern und den nächsten nicht beliefern können, weil er ein ganz anderes System hat, weil alle nur mit ihren proprietären Sachen arbeiten. Ja, kann der jetzt da mithalten mit diesem Strukturwandel oder nicht? Oder könnte er es nur, wenn es ein Ökosystem gäbe, ähnlich wie in der Industrie, und jetzt kommen wir zu den Standards, wie die DIN-Norm oder ISO, die ganz klar nur deswegen so gut sind, also die deutschen Mittelständler, weil sie da Standardisierungsweltmeister waren. Die bauen Schrauben in hoher Stückzahl, weil sie wissen, die können überall eingebaut werden und die beliefern dann VW oder sonst wen oder ganz andere auf der Welt. Und weil sie das so gut beherrschen, lohnen sich dann diese Investments. Das haben wir in der Verwaltung aber eben noch nicht so sehr. Deswegen müssen wir so viel Geld reinbuttern, um das am Leben zu halten, diese Strukturen. Viel besser wäre es eigentlich, wenn man das ähnlich aufzöge und in dem Maße standardisiert. Also wirklich knallhart, gnadenlos, überall standardisiert. Da gehen natürlich dann welche kaputt wahrscheinlich, die da nicht mithalten können. Aber die Chance auch für andere Marktteilnehmer, also auch innovativere, nämlich Startups, dann teilzunehmen, die steigen ja. Weil manche Markthürden ja auch darin bestehen, dass proprietäre Systeme da eben nicht angegriffen werden können, weil sie so eingefasst sind in die Strukturen und eben schon Monopole entstanden sind, auch jetzt schon, Standesamtsverlag oder wie sie alle heißen, Personenstandswesen. Da kommt keiner ran, weil die eben so proprietär sind und nicht offen, dass dann auch keiner den Einstieg in den Markt schafft. Und da also gar kein Ökosystem, also auch gar kein Markt entstehen kann, um da sich selbst zu tragen und um Ideen und auch Kapital der privaten Hand in diesen öffentlichen Markt auch mit reinzubringen. Das lohnt sich bisher, ist meine Einschätzung, nicht so sehr, weil man nicht skalieren kann oder nur sehr schwer. Ja, die Einstiegshürde in den Markt ist ziemlich hoch. Aber ich ich glaube, das hat das Ganze, hat die FITCO inzwischen verstanden und das hat auch die COSIT, die Standardisierung zumindest nach XÖV vornimmt oder die Hände so ein bisschen drauf hat, die haben das, glaube ich, inzwischen verstanden. Und ich glaube, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Geld draufwerfen von diesen OZG-Milliarden, dann kriegen wir hier einen Markt hin, wo auch gesunder Wettbewerb herrschen kann. Weil dann kann ein kleines Startup genauso ein Online-Verfahren bauen wie einer von den großen etablierten Softwareherstellern. Weil letztendlich das, was vorne rum passiert, das ist total einfach. Das Komplexe, das ist das, was hinten rum passiert. Da glaube ich, dass wir da noch ein ganzes Stück brauchen an Zeit, weil die großen Fachverfahren, die haben eine hohe Komplexität, die sind sehr gewachsen in den Jahren. Da sind sehr, sehr viele Gesetze mit abgebildet und Gesetze elektronisch abbilden ist auch nochmal eine ganze Schippe komplexer, als wenn man einfach nur eine Funktion schreibt. Und ich glaube, wenn wir die Kommunikationsstandards festlegen und nicht so wie es so im Internet gibt, also Standards gibt es genügend, da muss ich nur einen aussuchen. Also wenn wir tatsächlich diese Standards auch gesetzlich verankern, wie zum Beispiel X-Meld im Bundesmeldegesetz. Ich weiß, es gibt jetzt wieder einige, die sagen, das steht so explizit nicht drin, aber de facto ist X-Meld im Bundesmeldegesetz verankert. Das sollte in viel mehr Gesetzen stattfinden. Da müssen diese Standards festgelegt werden. Da muss schon von Gesetzesseite drinstehen, wie kommunizieren die Verfahren untereinander und wie kommunizieren die Online-Verfahren mit den Backend-Verfahren. Und wenn das standardisiert ist, dann haben wir einen großen offenen Markt. Und ich glaube, auch das bringt nicht nur die öffentliche Verwaltung voran in der Digitalisierung, sondern spart der öffentlichen Verwaltung und demzufolge auch dem Steuerzahler jede Menge Geld. Ja, sehe ich auch so. Und wir haben wirklich, oder wir können wirklich einen schönen Wettbewerb gestalten. Weil, wie gesagt, es gibt so viele innovative Startups und so viele innovative Ideen, die kommen jetzt gar nicht an die Äste, weil die an den Ausschreibungen gar nicht teilnehmen können. Genau, also da gäbe es noch zwei Ausprägungen. Also zum einen nicht nur die technische Standardisierung, sondern wir haben es ja auch mit gewachsenen, wie soll ich sagen, also Ausprägungen eines Gesetzesstandards, sage ich mal, zu tun. Also es gibt ein Bundesgesetz, aber es wird ganz unterschiedlich ausgeführt. Was man irgendwie jetzt, wenn man an EFA denkt, ne, wie soll das eigentlich gehen? Eine Lösung, wie soll die auf alle passen? Klar, es passt auf die, die ihre eigenen Zöpfe dann abschneiden und das nehmen, was da ist. Und vielleicht sind diese Lösungen ja nach den Modellen der Federführer gestaltet, also nach deren Ausprägungen eines Bundesprozesses oder eines Bundesgesetzes. Und jeder, der das nachnutzen will, muss sich da irgendwie dran orientieren und muss dann vielleicht eigene Zöpfe abschneiden. Oder man schafft es irgendwie durch Parametrisierung, aber das ist ja wieder Customizing und wird teurer, sozusagen an bestimmten, was weiß ich, die Gebührensätze oder, also das sind einfache Parameter, die man wahrscheinlich dann offen lassen kann in so einer Software und die anpassen kann. Aber wenn es dann Prozessschritte betrifft oder so eine Ausprägung, die unterschiedlich sind, dann kann man es eben nicht mehr so leicht übernehmen. Soll also heißen, wenn man es schafft, da auch eine größere Harmonisierung in der Prozessausgestaltung hinzubekommen, dann ist es natürlich auch leichter, das digital umzusetzen. Also diese barocke Schönheit und Vielfalt und Ausgeprägtheit, die wir so haben in Deutschland, die ist da auch ein Hindernis für. Und das zweite Element ist sozusagen die ganze Beschaffung und den Betrieb und die eigene Zuständigkeit für solche Sachen, die ja noch der Default-Wert eigentlich ist der Verwaltung. Also 11.000 Kommunen haben jetzt die Aufgabe, sag mal die höchste Zahl, diese Leistung umzusetzen, eigentlich jeder für sich selbst. Na klar könnten die dann profitieren von Vorentwicklungen und von vielleicht auch Software as a Service, aber eigentlich haben sie alle die Aufgabe, das selber auszuschreiben, zu beschaffen, sich damit zu beschäftigen, Expertise zu haben, das umzusetzen. Also wie erleichtert man denen das auch und wie kann man auch da standardisieren oder so Skaleneffekte und Plattformeffekte erzeugen, indem man, das hat dann auch mit Beschaffungswesen zu tun und überhaupt mit der ganzen Art, wie sowas übernommen werden kann. Und da ist, glaube ich, auch noch eine große Baustelle, die wir auch zum Teil in dem Monitor angesprochen haben. Also mit dem Thema Prozesse standardisieren. Da gab es ja jetzt schon mehrere Ansätze. Ich vergesse leider immer den Namen, wie der erste Ansatz hieß, P23R oder so ähnlich. Also so ähnlich wie R2D2. Und jetzt der FIM. Mit dem FIM, dem rechne ich sehr, sehr große Chancen ein, weil hier tatsächlich die Prozesse Ende zu Ende definiert werden, bis ins Fachverfahren. Und ich glaube, die Mächtigkeit des FIM haben viele, gerade auf kommunaler Ebene, noch gar nicht verstanden. Ich glaube, auf Bundesebene und auf Landesebene ist es so halbwegs durchgedrungen, aber auf kommunaler Ebene, wie mächtig dieser FIM, dieses Werkzeug FIM ist, ist, glaube ich, noch gar nicht so bekannt. Vor allem auch in, also sowohl in die Richtung der Praktiker, die das nachnutzen können und die das dann auch als Grundlage für Softwareentwicklung oder so verwenden können, aber genauso auch in die andere Richtung. Also stellt euch vor, sozusagen der Gesetzgeber benutzt FIM-Prozessmodelle, um eine Novelle des Gesetzes anhand erstmal der Prozessmodelle durchzuspielen und zu überlegen, wie können wir die vereinfachen oder ihm dann aufzuzeigen. Also wenn du jetzt das ändern möchtest, dann hat das so eine Konsequenz im Flowchart und das ist eher kontraproduktiv. Mach's doch lieber einfacher. Das übersetzen wir mit so Vollzugstauglichkeit. Das geht dann auch in Richtung Digitaltauglichkeitschecks von Gesetzgebung. Wie machen wir das eigentlich? Und das ist dann Standardisierung in die Richtung. Guck mal, verwendest du einen Einkommensbegriff, der passt gar nicht zu den Datenquellen, über die wir den eigentlich sozusagen die Nachweise erledigen können. Ja, wenn man also an die Ausbaustufen von OZG denkt, Stufe 4, wo man wirklich once only haben möchte, keine Papiernachweise mehr einscannen soll, sondern nur noch Registerabfragen macht. Wie soll das gehen, wenn man nicht auch ein semantisches Matching hinbekommt zwischen den Datenquellen, die da sind, wo schon Einkommensdaten irgendwo liegen, und den Anforderungen aus dem Gesetz, die sehr unterschiedlich sind. Stichwort ELFE, das Projekt hat, glaube ich, hier nochmal gehört, einfache Leistung für Eltern. Da war eigentlich der Plan, zum Beispiel auch den Kinderzuschlag, also nicht nur Namensanmeldung, Kindergeld und Elterngeld mit einzubauen, sondern auch Kinderzuschlag. Kinderzuschlag ist aber eine ganz andere Art von Leistung und unterliegt einem anderen Einkommensbegriff. Und weil das so kompliziert war, hat man das weggelassen. Wenn man es also schaffte, und da ist FIM sozusagen das verbindende Glied zwischen einer sehr technischen Ausprägung Code und einer sehr rechtlichen Ausprägung, rechtliche Definitionen, und FIM nicht nur mit seinem Prozess Bestandteilen, sondern auch mit seinen Datenfeldern und seinen Repositorien. In der Hinsicht kann er das Bindeglied sein zwischen diesen Welten, die alle aufeinander abgestimmt sein müssen am Ende, um da anzukommen, wo wir alle hinwollen. Also das meine ich auch mit Standardisierung in die Richtung auf der rechtlichen Ebene. Genau. Eigene Podcasts zu machen, machen wir auch gerade nochmal ein Gutachten zu. Also es ist ein riesen Thema mit viel Potenzial. Ich bin gespannt auf das Gutachten zu FIM. Habe ich schon einen Podcast gemacht und deswegen kenne ich das Tool so intensiv. Ja. Und mein Traum ist tatsächlich, es kommt ein neues Gesetz raus und es fällt automatisch der FIM-Standard mit hinten raus, mit dem man direkt weiterarbeiten kann. Andersrum, wir machen Gesetze in Zukunft nur noch auf FIM-Basis. Wir modellieren die Prozesse, die wir eigentlich haben wollen, und dann compilen wir das Gesetz daraus. Nämlich, wenn dann, dann so. Und dann kann man fast ein Rumpfgesetz da sich raus, ja, stimmt, ausfallen lassen. Ja. Das könnte man auch, ach, da kommt ein Traum. Da wird das Gesetz, wird quasi der Prozess modelliert und dann wird automatisiert der Gesetzestext hinten rausgeschrieben. Hervorragend, das wird ja super funktionieren sogar. Genau, wir haben das mal gesagt, erst der Prozess, dann die Paragraphen, dann haben wir ein Gutachten gemacht, das heißt erst der Inhalt, dann die Paragraphen, das ist noch ein bisschen grundsätzlicher, wie Gesetzgebung eigentlich mal sein sollte und wie sie profitieren könnte von solchen Ansätzen, und jetzt machen wir ein Gutachten zum Einkommensbegriff, wie man den eigentlich harmonisieren kann oder modularisieren kann, sodass man sozusagen dieses Datenmatching besser hinkriegt und auf Nachweise irgendwann mal verzichten kann und diese ganzen, die frohe Zukunft, die uns da so vorschwebt, auch auf der Ebene unterstützen könnte. Ja, und es würde auch tatsächlich alles vereinfachen, wenn alle die gleichen Begriffe benutzen würden. Ja. Bei dem einen ist es der Name, bei dem anderen ist es der Familienname, das ist nur ein einfaches Thema. Das steht in jedem Gesetz wieder anders. Ja, wäre schön. Richtig. Also das wäre tatsächlich ein Traum. Dann könnte man tatsächlich automatisierte Gesetzgebung fast umsetzen. Und Vollzug auch. Ja. Die Automatisierung im Vollzug profitiert auch von sowas. Genau. Und man merkt sofort, wenn irgendwo ein Prozess, wo, wenn es ein Prozessloch gibt, das merkt man sofort, kriegt man sofort raus und kann direkt nachsteuern. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang über genau sowas unterhalten. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Werden denn bei der Digitalisierung überhaupt die richtigen Stellen adressiert und vor allen Dingen mitgenommen? Also ich habe momentan das Gefühl, dass alles so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, von oben kommt, also da rede ich jetzt einfach von der Bundesverwaltung. Es kommt alles so ein bisschen vom Bund und tröpfelt gar nicht so richtig bis in die Kommunen, die tatsächlich die Ausführenden sind für die meisten Umsetzungen oder für die meisten Prozesse. Es kommt gar nicht so richtig unten an. Ja, das liegt aber da auch wieder an der, ich sag mal, Tradition oder auch am Staatsaufbau und an der Art, wie man eben zusammenarbeitet. Der Bund adressiert die Länder und überlässt es denen, wie sie mit den Kommunen dann weitermachen. Das wollen die auch so. Und alle Versuche daran vorbei, das geht eben nicht. Rein kulturell nicht, aber auch rein verfassungsrechtlich nicht. Und deswegen ist es eben so hierarchisch aufgebaut. Und wie die Länder das dann mit ihren Kommunen sich einigen oder weiterreichen, das ist sozusagen denen überlassen. Aber das macht die Sache nicht besser. Also es ist ein Riesenproblem, dass Kommunen sozusagen da am derzeit sich wahrscheinlich auch am Ende der Nahrungskette irgendwie fühlen, die den Überblick nicht haben, ihnen vielleicht in dem einen Land mehr, in den anderen Ländern weniger gesagt wird, worauf sie jetzt hoffen können, was ihnen vielleicht beigestellt wird, worauf sie aufbauen können und wo nicht oder wo sie sich selber auf den Weg machen müssen. Und ich stelle mir das naiv vor, dass eigentlich jede Kommune, ja, wenn sie OZG liest und da für sich auch eine Aufforderung rausliest, jetzt was zu machen, eigentlich hingehen müsste, zu gucken, ja, wofür bin ich zuständig, was muss ich jetzt hier so hier anbieten, was kommt nachnutzbar von wem, in welcher Form, wie kann ich das einbinden und was kommt vielleicht dann extra vom Land und was kommt aus meinem eigenen Beritt oder vom IT-Dienstleister oder sonst woher. Aber genau das ist ja das Thema. Wenn die Kommune sich OZG anschaut und den OZG-Umsetzungskatalog anschaut, alles, was im OZG-Umsetzungskatalog drinsteht, ist auf die Themenfelder aufgeteilt. Das heißt, eigentlich kann sich jede Kommune zurücklehnen und warten, bis vom Land irgendeine fertige Lösung kommt. Aber auch das funktioniert ja nicht, weil die Kommunen sind aufgerufen, OZG umzusetzen. Die können sich nicht zurücklehnen und warten, was passiert, was jetzt vom Land kommt. Und das führt zu solchen seltsamen Blüten, wie dass Landratsämter sich zusammentun und OZG eigenmächtig umsetzen, dass Bundesländer OZG komplett eigenmächtig umsetzen, ohne auf die Themenfeldführer zu warten, sondern die setzen einfach OZG um. Also ich glaube, das läuft momentan in ganz viele komische Richtungen und bedeutet auch, wenn wir wieder an Steuerzahler denken, dass der Steuerzahler viel zu viel dafür bezahlt. In manchen Ländern doppelt und dreifach. Ja, das stimmt. Aber ich greife mal dein Argument von vorhin auf. Also kleinen Anfang erstmal machen, weniger aufwendig planen. Das sehen die ganz genauso. Die denken sich auch, bevor ich jetzt mich abhängig mache oder warte, presche ich doch voran. Das Geld habe ich oder ich muss es sowieso ausgeben, weil es eigentlich ja meine Aufgabe irgendwie ist. Vielleicht ist die nicht richtig ausfinanziert, aber im Grunde habe ich da Geld für und dann fangen die an zu wursteln. Und ja, ich würde es mir auch anders wünschen. Und aber wir haben ja vorhin auch gesagt, dieses generalstabsmäßige Planen und das Dokumentieren ist sehr aufwendig. Wir koordinieren uns da zu Tode. Aber das wäre ja eigentlich die Voraussetzung. Also alle hören auf, alle warten, bis die Federführer soweit sind. Dann gucken sich alle an, was da ist und dann machen sie weiter. Und wann sind wir dann? Also dann warten wir ewig. Also es ist gehupft wie gesprungen und die Katze beißt sich in den Schwanz. Ne? Wo? Ja, also was machen wir jetzt? Ich finde, andersrum wird auch ein Schuh draus, wenn jetzt die ganzen Ressourcen, die jetzt in eigene Umsetzungen gesteckt werden, wenn die den Themenfeldführern zur Verfügung gestellt werden würden. Was hindert denn ein Land oder eine Kommune daran, die Mitarbeiter, die jetzt an eigenen Umsetzungen zu arbeiten, quasi für das Projekt an den Themenfeldführer auszuleihen oder mitarbeiten zu lassen, dann ist das, was die Kommune investiert, das ist vielleicht sogar durch die 3 Milliarden gedeckt. Und die Gelder, die Kommune dadurch einspart, können sie für ganz andere Projekte ausgeben. Und das alles das, was im OZG-Umsetzungskatalog steht, wenn wir das umgesetzt haben, dann sind wir noch nicht mal auf der Hälfte von dem, was für Leistungen überhaupt in den Kommunen möglich sind. Der berühmte Schubkarren-Ausleihservice und solche Geschichten, das ist alles nicht dabei. Und das sind aber kommunale Aufgaben. Ja, Das stimmt, aber woher soll die Kommune wissen, dass sie jetzt auf das richtige Pferd setzt und dass sie, wenn sie jetzt hier nichts macht und ihre Ressourcen damit einbringt, dass dann auch das rauskommt, was dann geeignet ist oder dem den Erwartungshorizont entspricht oder auch technisch passgenau ist oder sonst wie die Anforderungen erfüllt. Und wenn alle ihre Anforderungen da reinpacken in diese Entwicklungsprojekte, dann sind die ja wieder in dem Status, wie viele Projekte in Deutschland sind. Alle wollen mitreden, alles muss berücksichtigt werden. Dieses Loslassen mal von seinen eigenen sozusagen Besonderheiten findet ja dann nicht statt. Also im Zweifel würde ich schon sagen, es ist richtig, dass man da jetzt erstmal sozusagen Federführer machen lässt, die natürlich von ihrem Erfahrungshorizont, von ihren Ausprägungen der Prozessmodelle und so weiter ausgehen. Und dann hofft man, dass das einigermaßen passgenau ist oder passgenau gemacht werden kann in der Nachnutzung. Aber andersrum, wieder alle dahin zu schicken und da mitreden zu lassen, also wäre ich skeptisch. Da fände ich es richtig. Also ich gebe dir recht, das wäre schön, aber hat bisher auch noch nicht so richtig funktioniert. Also die ideale Welt, wo wir eigentlich hin müssen, wäre doch, dass man sich nicht koordinieren muss, sondern dass es sozusagen, wie soll man das beschreiben, also ein Koordinierungsmechanismus gibt, der mehr einem Marktmechanismus entspricht, wo man eben nicht von oben herab solche Riesenplanungen braucht oder denen sagen muss, du hörst jetzt auf, was zu machen. Du fühlst dich dann vielleicht ausgebremst, aber warte doch und dann kommt das, was kommt und ja, kannst du nur hoffen, dass das ist, was du auch erwartet hast. Eigentlich müssen wir doch dahin kommen, dass die sollen alle machen, was sie wollen. Und sollen alle, wenn das Geld da ist und das Geld reicht, ist alles gut. Wenn die Lösungen günstiger werden, reicht auch das Geld länger. Nur wir müssen darauf achten und alles dafür tun, dass diese vielen dezentralen Entwicklungen also nicht im Chaos enden, so wie wir es häufig jetzt haben, sondern in einer geordneten Vielfalt. Das Wort benutze ich, um zu zeigen, also Vielfalt ist gar nicht schlecht und auch gut. Dann kann der schneller sein will und mehr Ambitionen hat, auch schneller sein. Wer kreativer ist, mehr Ideen hat, auch. Und die anderen, die profitieren davon eben. Aber es endet alles an dem Punkt, kann man denn dann diese Sachen übernehmen? Kann man sie nachnutzen? Und das kann man dann tun, wenn sie standardisierter sind und wenn sie modularisierter sind. Also wenn man nicht immer riesengroß komplex Software hat, große komplexe Software hat, sondern vielleicht die auch runterbricht in kleinere Einheiten. Und dann ist der Bezahlservice, den kann man eben dann auch zehnfach in der Republik haben, wie die Apps auf meinem Smartphone. Und der eine gefällt mir nicht mehr, dann nehme ich lieber den anderen. Und so, also so ein modularisierteres System, wo ich in kleineren Komponenten denke, die man dann zu größeren Services zusammenschalten kann über Standard, eigentlich wie so ein Lego-Baukasten. Würde ich als Laie sagen, da müsste man hinkommen und dann muss man auch nicht mehr viel koordinieren, sondern dann erledigt das schon irgendwie der Markt oder die Ressourcen, die da sind und so weiter. Ja, also ich finde, dass alles das, was jetzt neu entwickelt wird, müsste nach diesen EFA-Grundsätzen, also einer für alle Grundsätzen, entwickelt werden. Also es muss alles so gebaut werden, selbst wenn es eine kleine Kommune für sich selber baut, müssen sie das so bauen, dass das auch die Nachbarkommune verwenden könnte. Über finanzielle Ausgleiche und so kann man ja reden, aber wenn etwas gebaut wird, dann muss es so gebaut werden, dass es bundesweit einsetzbar ist. Und das sehe ich tatsächlich nicht, weil wenn ich mir anschaue, was die ganzen großen Formularhersteller hier in Deutschland machen, das sind alles proprietäre Systeme. Es gibt zwar den einen oder anderen, der behauptet, dass er Open Source ist, aber ja, Open Source ist da gar nichts, weil man findet keine Repositories und gar nichts im Netz. Also man kann gar nichts, es ist kein Code offen. Die basieren vielleicht zu Teilen auf Open Source Software, aber sind nicht Open Source. Und da werden ganz viele proprietäre Systeme gebaut, die nicht nachnutzbar sind. Zumindest nicht ohne eine Lizenzierung oder ähnliches bundesweit nachnutzbar ist. Und das kann doch auch nicht die Idee sein, dass eine Kommune sich dann, wir haben jetzt 14 Themenfeldführer, setzen wir mal die niedrigste Zahl an, sich 14 verschiedene Systeme einkaufen muss, um online irgendwas abzubilden. Das kann doch nicht die Idee daran sein. Oder vielleicht mit 14 verschiedenen Dienstleistern sogar Verträge machen muss oder Supportverträge machen muss, weil wahrscheinlich das Geld über die oder die Verträge wahrscheinlich über die Länder passieren. Also das heißt, eine Kommune muss mit mindestens 14 verschiedenen Dienstleistern kommunizieren und muss dann auch rausfinden, welches seiner Online-Formulare von welchem Dienstleister zur Verfügung gestellt wird. Das stelle ich mir in der Praxis, wenn das Ganze läuft, extrem schwierig vor. Also von den 575, 460 Und nicht nur 14, denn es ist nicht nur ein Dienstleister für ein Themenfeld, sondern für jede einzelne Leistung gibt es eine Lösung oder soll es eine Lösung geben. Und dieses ganze Vertragsmanagement über Fitstore und Fitgo, wo ja eigentlich nur Vertragsverhältnisse zwischen Bund und Ländern definiert sind, die Kommunen da ganz raus sind und die eigentlich ähnliche Konstrukte in ihren jeweiligen Ländern bauen müssten, um daran partizipieren zu können. Das sind alles offene Fragen. Also jetzt reicht EVA bis zum Land. Mhm. Und wie es vom Land dann weiter in die Kommunen überhaupt reichen könnte, jetzt mal ganz abgesehen von den ganzen Schwierigkeiten, die du genannt hast, auch das ist noch nicht klar. Also da wird es auch in jedem Bundesland eine andere Lösung geben. Also die einen werden es kostenlos zur Verfügung stellen mit eigenem Support und die anderen werden sagen, ja, kaufst du halt selber. Es ist rein rechtlich noch gar nicht möglich. Also diese gestaffelte Verträge, also die einen machen mit ihrem Dienstleister einen Vertrag, müssen dann da schon reinschreiben, dass dieses Ding, die Lösung dann auch in ganz Deutschland sozusagen weitergegeben werden kann. Das übergeben sie dann der Fitgo, die sozusagen übernimmt das sozusagen mit ihren Standard-AGBs in ihr Portfolio und das kann man dann wieder im Verhältnis zur Fitgo abrufen als Land. Das geht rechtlich, aber das dann weiterzugeben an die Kommunen, geht schon mal rechtlich gar nicht. So habe ich das verstanden. Also das ist noch ungelöst, wie das überhaupt gehen kann. Es sei denn, man verfügt über Konstrukte so wie Schleswig-Holstein, die genau schon so eine Struktur geschaffen haben, dass die Kommunen über so ein Verband quasi beteiligt sind an dieser, jetzt fallen mir die Begriffe nicht ein, also verzeiht mir das bitte, also ich habe es nur von der Struktur so verstanden, dass die, weil sie da projektbeteiligt sind oder nicht nur projektbeteiligt, sondern beteiligt an dieser Trägerorganisation, ja, sind sie sozusagen, nee, die meine ich gar nicht, sondern es gibt noch so einen anderen Verbund da, aber nee, du hast recht, sie sind über diesen Kommunenverbund an der Dataport mit beteiligt und die kann deswegen, genauso ist es. Genau. Und das haben andere Länder aber nicht und deswegen geht es da eben nicht so einfach. Ja, oder die Länder haben einen kommunalen Verbund, also da spreche ich jetzt in Bayern, da gehört, ich bin ja, arbeite ja selber bei der AKDB, die AKDB gehört den bayerischen kommunalen Spitzenverbänden und das hat mit dem Land aber überhaupt gar nichts zu tun. Das ist unabhängig vom Land. Das heißt, das Land macht die Verträge und dann müsste eigentlich das Land dann Verträge mit der AKDB oder den Spitzenverbänden machen, damit das überhaupt in die Kommunen kommen kann. Ja. Die können gar nicht von sich aus einfach so das den Kommunen zur Verfügung stellen. Nee. Ja, es ist schwierig. Also der Föderalismus hat sehr, sehr viele Vorteile, aber gerade in der Digitalisierung passiert es immer wieder, dass der Föderalismus uns auf die Füße fällt. Genau, und was wir machen, ist eben von dem einen zum nächsten zu kommen und da bauen wieder Komplexität auf in der Hinsicht. Und es wird wieder ein sehr kompliziertes Vertragskonstrukt über mehrere Ebenen. Was wir doch wollen, ist, dass eine Kommune hingehen kann und so eine Software-Schlüssel fertig einkauft und dann vielleicht in irgendeinen Store geht und sagt, hier, 1, 2, 3 vergleiche ich, das möchte ich haben, das passt, ich habe verstanden, wie die Parameter sind, wie die Lizenzbedingungen sind, wie die Technik funktioniert, das kaufe ich ein, ohne große Ausschreibung und so weiter. Das alles müsste die Plattform vorher schon erledigt haben, quasi den Wettbewerb sicherstellen, diese ganzen Eignungskriterien, alles abprüfen, was weiß ich. Und dann ist es einfach. Und die Frage müsste sein, wie kommen wir zu so einem System hin und vermeiden diese ganzen Konstrukte, die sich jetzt wieder aufbauschen, um EVA umzusetzen. Dann haben wir aber auch nur eins gelöst, den Einkauf. Wir haben dann immer noch nicht den Support gelöst. Weil Support braucht es. Ja. Weil dann müsste so eine Einkaufsplattform müsste auch in irgendeiner Art und Weise den Support liefern. Und wenn ich mir gerade vorstelle, dass die Fitgo hier ein gigantisches Callcenter für ganz Deutschland aufbauen müsste. Also da sprechen wir dann von mehreren hundert Mitarbeitern, die nur Telefon oder die nur Support für die Kommunen leisten. Also das ist, ich glaube, das ist nicht stemmbar. Ja. Und das nur für Online-Dienste. Ja. Was wir ja gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon die Zuhörer verloren haben, weil es so ins Detail geht. Aber das sind genau die Fragen, die wir vorhin meinten mit, das ist die Strategiearbeit, die am Anfang nicht geleistet worden ist, die man jetzt eigentlich dringend nachholen muss, um vielleicht nicht jetzt sofort, aber doch mittelfristig da besser zu werden und auch hinten raus schneller zu werden. Und darum muss sich jemand kümmern. Und wer tut das bisher? niemand, die FITCO so ein bisschen und vielleicht auch ein paar Leute aus den Ländern, aber mehr, ich würde sagen, ein bisschen zugespitzt, mehr recht als schlecht. Das, da fordern wir oder ja, unsere Empfehlung ist, da viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen reinzustecken. Genau in diese Fragen. Aber trotzdem kriege ich jetzt direkt dadurch die Kurve zu dem allzeit beliebten Wimmelbild, wo man tatsächlich sieht, wer alles an der Digitalisierung mitarbeitet. Also das Wimmelbild wird tatsächlich von Monitor zu Monitor immer wimmeliger. Und ich glaube, es ist immer noch nicht alles abgebildet. Nee. Weil das ist so ein bisschen wie so ein Mandelbrot. Also man kann immer noch weiter in die Details reinklicken und dann tut sich wieder eine große Struktur auf. Also ja, ich glaube, ihr vom Normenkontrollrat seid eine der wenigen Stellen, die überhaupt so halbwegs den Überblick haben, wer da alles mitspielt. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Kollegen im BMI und im Innenministerium und im Kanzleramt sicherlich auch. Aber die, wie soll ich sagen, also wir haben auch nicht den ganzen Gesamtüberblick. Also das ist ja noch überschaubar, ist ja auch gewachsen. Mhm. Wir haben jetzt mal im letzten auch angedeutet, dass so ähnliche Strukturen in großen Flächenländern genauso geschieht. Da gibt es auch eine eigene Planungsräte, sage ich mal, und eigene Strukturen. Und auch die Spitzenverbände oder die Kommunen haben ähnliche Strukturen, die da nochmal abgebildet sind, also föderal, ne? von Bundesverbänden bis in die kleinsten Einheiten und so weiter. Also wie du sagst, das kann man in alle Dimensionen nochmal einmal, zweimal, dreimal aufklappen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir tatsächlich digital, dieses Wimmelbild, wo man genau das tun kann, reinklicken und gucken, was da noch dahinter steckt. Das wäre sehr schön. Ein schönes Projekt. Und meine Frage, wo ist der E-Government-Podcast hier im Wimmelbild? Ja, der wahrscheinlich unter etc. Genau, also, ganz unten etc., genau. War nur eine scherzhafte Frage. Nein, wir selbst kommen ja auch nicht vor. Man muss auch fragen. Also die, klar, es gibt viele, die sagen, wieso kommen wir da nicht vor? Wir gehören ja eigentlich auch rein, völlig berechtigt. Also ihr auch als so Netzwerkakteur. Jetzt aber die Frage, ist das eigentlich gut oder ist das eigentlich schlecht? Denn die Überschrift des Bildes ist ja auch ein bisschen so eine problematisierende. Funktioniert das? Also diese Komplexität. Und natürlich, genauso wie wir mit hoffentlich klugen Vorschlägen um die Ecke kommen und die Leute, die das eigentlich machen, im Innenministerium, in den Verwaltungen, sonst wie, vielleicht auch mal das ein oder andere Mal nerven damit, auch mit ne, Vorschlägen von der Seitenlinie und vielleicht unerbetenen Ratschlägen oder sonst wie. Macht ihr das vielleicht auch? Oder die ganzen anderen, die da an der unteren Linie, also Zeile abgebildet sind? Ich glaube, im Endeffekt hilft es mehr, dass man darüber redet und dass man sich vernetzt und dass man auch mitdenkt und da Ideen liefert. Aber natürlich trägt das zur Kakophonie bei und zur Verunsicherung vielleicht im schlechtesten Fall. Im besten Fall hoffentlich zu mehr Transparenz und klugen Ideen. Aber trotzdem, also muss man trotzdem wahrnehmen und verarbeiten. Und je mehr Informationen man verarbeiten muss und je mehr Leute mitreden wollen, desto unübersichtlicher wird es vielleicht auch in der Wahrnehmung der Leute draußen. Aber mir ist tatsächlich ernsthaft noch was aufgefallen, was wirklich fehlt. Und zwar sind das die E-Payment-Systeme. Die spielen gerade bei der OZG-Umsetzung eine ziemlich große Rolle. Da gibt es zum Beispiel die IPBL, die ja bundesweit inzwischen quasi Standard ist, und zusätzlich noch die anderen E-Payment-Systeme, PMP und wie sie alle so heißen. Ich finde, das sind auch noch sehr, sehr wichtige Mitspieler hier in diesem ganzen Digitalisierungsbereich. Ja, okay. So. Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Und ich glaube, wir könnten noch eine ganze Stunde weitersprechen. Da das Wimmelbild eine der zentralen und plakativsten Darstellungen ist von dem Monitor, würde ich sagen, wir beschließen das für heute mit dem Wimmelbild. Und wir können nur aufrufen, schaut euch den Monitor an, lest euch den Monitor durch und es gibt Möglichkeiten, darüber zu diskutieren. Das geht bei uns in den Shownotes, in den Kommentaren. Ihr könnt uns auch über Twitter erreichen. Hannes ist auch über Twitter erreichbar. Also ich denke, man kann da noch viel diskutieren. Wie gesagt, gestern gab es eine Runde, eine Art Lesung zum Digitalmonitor. Das war sehr, sehr interessant. Da habe ich dran teilgenommen. Das war echt eine interessante Runde, wo ja waren nicht viele, aber viele unterschiedliche Meinungen und aus unterschiedlichsten Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Und ich denke, sowas wird es noch öfter geben. Und Gibt es noch eine weitere Version vom Monitor, Hannes? Ja, also das Ziel war ja so alle halbe Jahre damit rumzukommen. Das heißt, dieses Jahr auch noch einmal. Und unsere Ambition ist das schon, das noch zum, ich sag mal, zum Ende der Sommerpause oder auch zum Ende des Mandats des NKR, der ja auf 5 Jahre werden die immer berufen und dieses Mandat, das ist jetzt das dritte, endet auch, und zwar im September, und bis das endet, nochmal eine Version vorzulegen. Super, vielleicht sprechen wir dann einfach nochmal, auch hier im Podcast, und vielleicht mal noch zu anderen Aspekten aus dem Monitor, und vielleicht machen wir dann auch nochmal so ein komplettes Roundup, wie es gelaufen ist. Ja, also danke für die Gelegenheit, das hier vorzustellen und den Aufruf zum Feedback. Also der ist nicht nur dahingesagt, das ist wirklich so. Wir sitzen ja auch quasi, naja, im Elfenbeinturm würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil wir viel reden. Ich rede auch sehr viel und die Kollegen auch. Aber Feedback ist immer wichtig. Wir wollen ja auch besser werden, lernen und sozusagen die Darstellung der Realität, sofern wir sie denn getroffen haben, noch besser treffen und auch lernen und besser werden. Also Feedback ist ganz wichtig dafür. Hast du irgendeine Stelle, wo sich die Leute mit Feedback hinwenden können? Bin ich mal überfragt, ob da nicht ein Impressum drin ist. Warte. Es ist ein Impressum drin, da steht drin eine E-Mail-Adresse. Genau. nkr@bk.bund.de. Und richtig. Ich denke, da kann man dann auch Feedback hinsenden. Genau. Dann Hannes, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wie gesagt, wir könnten noch stundenlang diskutieren und sprechen. Wir wollen es aber jetzt einfach bewenden lassen. Feedback bitte an die genannte E-Mail-Adresse. Feedback auch gern bei uns im Blog, im Podcast. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei dir, Hannes. Und ich wünsche allen einen schönen Tag. Wünsche ich auch. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.